Druse, auf a scheine Stickel Pschettel auf a Gesiege, man sagt der Tumet und man sagt der Jim. Die Gemüse hat eine Schale, in Boje lehi, in Boje lang, big de Kehine, nicht ne Lohne, so denn ist. Die Gemüse ist, man sagt der Tumet und man sagt der Jim. Ich soll verstehen, wo sie kommen die Boje. Die Boje ist also. Ein Zeit sagt, als lehnit ne teure Malache als Schuhe, es hat Du bist sicher, dass du schaust, wenn du verstehst, dass du schaust, ist sicher, dass du sie gegeben geworden Lahunas. Das ist der Tachlis von der Begit. Der Begit. Da habe ich die Villa so. Das ist Huntin, das ist ein Warm. Das ist Huntin, das ist ein Lubisch mit dem. Sie macht einen Urzug. Schale ist. Wo steht sich noch da heute? Du hast ein Problem, du. Ist wusstet man, er muss gleich ausziehen. Das Einzige ist, nein, Leute nicht mehr ohne es. Bescheiß, er wollte fein. Der Regel, der Ende ist, er wollte, misst es ausziehen, wie schneller. Du kennst dich, bist du ohne es, aber. Es ist jetzt immer du, aber immer Ila. Es ist aus. Die andere Zeit ist, nein. Als wichtige Hände, merkt man nur oben. Das Touch, als können wir nennen zwei Wege in dem. Oder, als wie bald der nicht teure Malache Aschures lehnt man ab, als die ganze Kedische von Big Day Akkoidisch ist nicht das Satz, was Kedische ist, was ist er nur von dem. Also mit Treppe schlummen. Es ist scheich, hegdisch, als du kam in Ile, schlummen ist gerade, was ist er. Aber in Tisch, wenn man scheich, ist er auch nicht. Chidisch, du hast ein Konzept. Du kannst paar Schmiede von dem. Menschen tun nur von der Duwe Kodisch. Oder, kann sein, dass du der Rabunen Leibwesen machst. Kein zweiter Weg kann sein. Du hast es beschadet. Jetzt, die Gemüse bringt ein paar Reis, im sechsten Jima. Es steht, dass Lohoi ist, Stai dort am Matischt Hu aliche mahalche Loi is scheinem Hu aliche mahalche Megain Zit gemoere nein Koin zit gemoere achille zorg avoide Megman Leinen, Megman auch Ik de kinne zorg avoide In andere Werte sagt, dass euch erwähnt, dass ich Tchile gegeben habe, wenn ich keine verdiene. Nun ist die Gemüse, die Liche Mahalche. Du hast ihn gekannt. Die Scheine bei ihm, die Liche Mahalche. Aber die Gemüse weiß ich, dass ich sagen, nein, wo gibt es ein Maschballon, als man leicht das Summechle wie Schein. Man geliked wie die Kinder, was ausgetein hat, man geliked Leben der Kopf. Also haben wir geschlafen. Für die Mugife Kasche, bis wir kommen dann oben. Einfach mal, nein, es ist nicht gehen, Mama, in dieser Kopf. Sie gehen zummer. Schmarr, man hat viel mehr Zeit, Schuhe. Sehr ehrlich, viele meiner Zeit, Schuhe, meine Schäuische ist, die man begann der. Und für die Gemüse. Ja, nun ist die Gemüse. Leute, mein Loch. Noch ein Name ist Tabre, was du ist auf den Kalein. Heute, wo du kennst, lernen, dass du meinst, um Kipschitoi. Tag ist es schein. Oh, ich halte da auf, nein, die gehen von Kalaim, doch ist er von oben von Kalaim. Einfach die Gemüse, Misan, oh, das meint, keine Ahnung. Nun sind die Gemüse, nein, Leute, mal einmal noch, das meint, das ist ein Mammisch. in Pshat is Tachas Hashayim Ay Vusset Pitzchum Et Kalayim and obviously Kim Tozik Kim Yo Poish Zan Abidik Yehna Mitten Lovelis Oh Nun Sifte Die Gemurde Ay Sizugun Sizugun Isse No Atzua Tachtov Zoch Usse Atzua Tachtov Az Usse Drabune, das ist Usa zu. Ich habe mir täglich nehmen, aber viele Zehmer zu, das ist Usa. Elemai, mit mir suchen, als es meint Sumach. Sie sagen mir doch, Elemai, noch es meint Inten Mamisch, Inten der Kopf. Ah, ich meine, ich kann ja auch Päuschen sagen, als Big die Kinder nicht in der Hunde. Ah, ich wusste jetzt mit dem, als es war Isse von Kalein, auf die Gemüse, als er kuschen. So, Trasche, Big Dicke in der Kuschen, es in Schdu kann Isse von Also du, also kuschel mich du kein Isse von Kalaim. Für du ist weg, was heißt? Also ich warte, ich kenne dich an, ich hatte gemoht, dass er ist der Kalaim bei Kahanem. Sehe ich, also ja, du ein Isse von Kalaim. Ich sehe, ist der. Und ich habe doch gemeint, dass du kein Zitzes bei Kahanem. Jetzt bei Emes, Rasch hat das Miechen, die Gemoht sucht dort, also Lua. Du wirst auf deine Lua, in Lewische zu suchen als Ousse darf ja Lua dem Lewische ist bei Hanua in der Geheule Reihe Lewische darf auch sein Hanua in Hanua meint Hanua Schimmen in Loda bei Netanam du war Isse von Lewische als Hanua Lewische aber Kapunem steht es rasch noch mehr Jaschan steht es rasch jetzt rasch halt das ja du war Isse Was ist dazu ein Tachto? Dazu ein Tachto wird doch auch Ahnua als es ein Mitzertachto. Ob sehe ich einfach, wie kenne ich, du kannst Isse. Sehe ich, die Isse, die Reis ist nur Ahnua Schimme, Mamesh. Nicht Ahnua, als ich mit Luwisch nicht Urem. Ah, jetzt ist er empfen, was heißt Hetre? Weil ich darf noch aus der Abnussen. Es ist so, dass der Big Dicke hin hat Goyim gewinnt Chimam. Ich habe mir gesagt, dass ein Special Indien, als ein Gata Koyach, der Big Dicke hin hat, Gata Koyach Macham zusammen. Es ist eine Special Sache, ein bisschen Migdisch. Macham gewinnt. In Dus ist Ishtere. Das meint die Gemur, das ist Ishtere. Und das meint die Gemur auch dort, in Schleu, bei Idna Woyde, dass die Gemur, als Schleu, bei Idna Woyde, Leu ishtere. Was tatsch leu idna woide leu ishtere? Lehnt man lot mein Tag bringen da von dem as wo es am meg mein Tag halt ota schitte as meg unting te laim eibig. Schleu idna woide leu ishtere. Sie gehen nach Kaschow, der meinen Tam schütte, von jener Gemüse. Weil mein Tam hat er schütte, als mich unten in der Abwege von Treiles, von Kelaim, auf viele, sind mittig geworden, die Gamre. Also wenn der meinen Tam. Das heißt, Schleib in der Weide la Ischter. Lodi kemen einer so. Schleib in der Ischter, weil Schleib in der Weide ist nicht bekommen. Ich meine, es ist sogar Ischter. Puh, was ist ein Bezieher? Es ist nicht bekommen damals. Eine Meile. Eine Scheiße, damals ist Ischter. Es ist nur geschehen, der Ness, dass man bekommen gewinnt, mit Schaß, man gewinnt ihm besser möglich. Schleib in der Weide hat es nicht bekommen gewinnt. Man kann es nicht suchen, bei Ischter ist Ischter. Das ist ein Puh, nicht gewinnt, in Bezieher ist er so. Dus is als le gabe de inyan fin kalayim. Gabe de inyan fin de isse fin nitne le hoones. Big de kin nitne le hoones. Auf dem is a andere sach. Deis ken zan dus wenn sich ja in de hanuas le wieshe. Dus is a mpoishe tasse mit. Is a mpoishe fin de umur meint am maas vashim a tzadig is rozgang bide kehine. Im Poishet gehen von dem, was er mit. Wenn ich maß, sehe ich, bitte gehirne, nicht nur Unes, meinst du, da nur es leid zum Wiesch, ist auch da nur. Und auf dem, im Poishet, bitte gehirne, nicht nur Unes, weil es rausgegangen mit dem, und du weißt, lass das Schirm, oder andere Pschat, das sind Ariem, ja. Jetzt, so ein Gemüt auf dem, noch heute wusste ich jetzt schon immer eine Zeit, mit der Lautrasche versteht man, ich denke, ist es klein. Was ist es, ist es klein? Ich muss gehen, wenn ich hier hin, Lautrasche, ich denke, ist es klein? Jetzt ist mal, ich kann auch nur. Lautäusus. Ist du interessante Tessefte? אז דו זה חייליק מן המלחומה. אני בעוד הגיגן דו כאין המלחומה, אתה גמקט. דו זה כאין זכו למגזין, במלחומה אתה גזין דו, ופשעת איזה, בצעי המלחומה. אז זה כאין מלאין פשעת. Der Teure hat Mathe gewinnt. Oder kann man eine andere Pschat. Aber der Bigde Kehne ist gewinnt dort. Mit Schaß, Masse. Also wie du sitzt. Und wir müssen sich umziehen. Bei uns haben verstanden die ganze Siege. Wo sie bescheid, aber leicht das Genäge zu scheinen. Und ich halte das Bild in der Leute nicht in der Lohnes. Und Leute muss haben wir in Lohne wasche, als Lukalaim. So die Gemüse meint Neged. Und wo es leicht ist, Mama, ich nege zu scheinen. שמעה מנת פילה מנת צעת שולה. זה כנס כמנה די מיכשו. אוי בכלל בידי כנן לא ניתנה לאונס, תבוס לך נשת. אין אוי בכלל תעשו יודו קליים בדם, רב אשר גזוק תסקו שם. אבל אנדר וי גייט, אז יודו עשי קליים. ווס פשטן דם. Die Lohne kommt aus, aber das nicht ungehört, aber sie gewähnt, manches Leben sich. Tfilin steht dort in der Siege, als Tfilin meiner Zeit schuhe. kann ich meine Dinge mit Gande. Und es ist besser, dass es nicht so ist, als es gut ist, in der Linie. Aber man nimmt es mit sich, die ganze Zeit. Ihr Filme kein Kimmel zu einem Mischung. Nach alles besser, wie es lag in den Ganzen. Lach Bude. Der Misse von dem ist. Also ein Mensch hat eine Sache. Er hat eine Teure mit sich. Er lehnt. Nur du eine. Es ist sehr stark mit Chabad. Er will sich machen schmitzig, er will sich zerrassen. Aber wie wusste denn, so bleibt mir schanken, dass ich Buren habe das. Nein. Besser die Gieß aus Grape Juice auf dem. Es kommt es. Zerrass es. Schraub es un. Du siehst die Gäste Kuppert. Nimm es mir Gesicht. Wer heimisch mit das? Wer heimisch mit das? Das ist der Gästekult. So, das Film lag neben dir. Da bin ich die Kehne. Hat er gesagt, keuch, da bin ich die Kehne. Und man sagt das, dass man Chappe, dass es ihre Mutter ist, dass da ist, wo die Pulet. So, the selber irgendwie kann man nicht so reichreden, als einer lernt, den er sucht, die Liga allein haben, er sagt, ob schade es nicht anders. Es ist alles besser wie ein Ganzer nicht. Wie los man das sagt? Lernen, suche etwas. Ein Mensch hat Meure, er öffnet ihn nicht so pünktlich. Er versteht ihn nicht, wie es geht. In Meile hält er sich zurück, das ist nicht die gute Sache. Hat keine Ahnung, der Elf in der Dwarteure von der Kurve des Sinn.